ORAD.de, one app a day keeps the doctor away. Moin moin, Servus, Grüezi und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android-App, erneut eine App passend zu Weihnachten, einer kostenlosen App übrigens, Weihnachtsklingeltöne 2017. Wie immer kommen wir erstmal zur App, zu den technischen Daten meine ich natürlich, erforderliche Android-Versionsnummer 2.3 oder höher, aktuelle Versionsnummer der App ist 1.2.6 und bei 35.880 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 4,8 Sternen, getestet auf dem Honor 9. Ich verstehe nicht ganz genau, warum es so eine hohe Bewertung hat, das vorweg, beziehungsweise also die App an sich stört mich, der Inhalt der App, den finde ich toll, bisschen verwirrend ist es, kommen wir zur Beschreibung, mal gucken, ist dein Android bereit für Weihnachten, wenn nicht, bist du hier genau richtig, diese App hat alle Weihnachtsklingeltöne, die dir bekannt sein werden und mehr, hunderte von Weihnachtsklingeltönen zum Ausprobieren und Installieren in wenigen Sekunden, zum Beispiel, oh Tannenbaum, weiße Weihnachten, Ave Maria, der Weihnachtsengel, Weihnachten wirst du daheim sein, es ist ein Rose entsprungen, stille Nacht, Weihnachten wie immer, Jingle Bells und so weiter und so fort, Baby it's cold outside, Rudolph the Red Nose Reindeer, Santa Baby, Frosty the Snowman, gratis, alle Weihnachtsklingeltöne sind kostenlos, Update, täglich gibt's neue Klingeltöne, entdecken Klingeltöne in verschiedenen Sprachen, installieren als Klingelton oder Benachrichtigung. Die App ist gespickt mit Werbung. Gefühlt alle nach jedem Klingelton, den man sich hat mal anspielen lassen, kommt Werbung. Das nervt mich. Ich würde gerne für diese App zahlen, weil die Töne, die sind super, die klingen rein, die klingen gut, die klingen schön. Man muss darauf natürlich nicht zugreifen, wenn man zum Beispiel in der App wie Zatch oder so nutzt. Da sind ja auch sehr viele nette Klingeltöne drin. Das Icon, das ist nett von der App hier. Das gefällt mir sehr gut. Wollt ihr nun einen Klingelton installieren, tappt ihr drauf und kriegt ein kleines Pop-up. Klingelton installieren, sagt ihr entweder nein oder ja. Wenn ihr ja sagt, könnt ihr das als Klingelton halt einstellen. Da hätte ich mir irgendwie noch eine Detailansicht des Klingeltons gewünscht und wo man dann vielleicht ihn da dann auf Download geben kann. Irgendwie so einen richtigen Vorschau-Player. Aber gut, also die App an sich, wie gesagt, die mag ich nicht. Die Klingeltöne an sich klingen toll und wenn die Werbung nicht stört, so wie sie mich stört, da würde ich, wie gesagt, gerne Geld reinwerfen, um die Werbung wegzuhaben. Der sollte sich das mal angucken, kostet ja nichts, nicht wahr? Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.